1. Al Sanballat, Geshem der Araber und Ansir anderen Feinde erfuhren, dass ICH die Mauer fertiggestellt hat und kein Luki mehr vorhanden war, obwohl ICH die Tor noch nicht eingesetzt hat. 2. Santen Sanballat und Geshem mir ein Nachricht mit der Aufforderung, komm, lass uns in einem der Dorfer in der Ebene von Ono zusammentreffen, ihr war Absicht war jedoch, mir Schaden zuzufügen. 3. Daraufhin sand ICH Boten zu ihnen und ließ ihnen mitteilen, ICH bin mit einer wichtigen Aufgabe beschäftigt und kann daher nicht kommen. Es ist unmöglich, dass ICH die Arbeit unterbrech, im Zuyuk hinabsteigen vor. Sae wiederholten dies Einladung Wimmel, doch ICH gab ihnen jedes Mal dieselbe Antwort. 5. Beim fünften Mal sand Sanballat seinen Diener mit einem offenen Brief zu mir. 6. In diesem Brief stand ich es Word unter den Wolken verbreitet, und Gazmu bestätigt dies, dass du und die Juden ein Rebellion planen. Die Schau borst du die Mauer, und es scheint, als wolltest du König werden. 7. Weiter heißt es, du ist angeblich Propheten beauftragt, in Jerusalem auszurufen, ist König in Juda, solche gerucht werden dem König zu Oren kommen. Daher komm, damit wir uns treffen können. 8. ICH sandt ihm daraufhin die Antwort, nichts von dem, was du behauptest, ist geschehen, viel mehr als du dir das als selbst ausgedacht. 9. Denn sie al wollten uns einschüchtern, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit aufgeben und der Bohr nicht wollen dit Word. Die schall betit ICH, stork nun mein Hand. 10. ICH jing zu skimaja, dem Sonderlages, des Sohns Mehetabils, der sich in seinem Haus eingeschlossen hat. Sagt, lass uns gemeinsam in den Tempel Gottes, in den Hauptraum, gehen und die Türen verschließen, den man wird kommen, dich zu toten und zwar in der Nacht. 11. ICH erwidet jedoch, sollte ein Mann y ICH fliehen. Und y konnte jemand y ICH den Hauptraum des Tempels betreten und am Leben bleiben. ICH word nicht hineingehen. 12. Mir word jedoch klar, dass Gott ihn nicht gesandt hat, sondern dass dies Prophezeiung über mich sprach, weil Tobia und Sanballat ihn dafür besold hatten. 13. A war beauftragt worden, mir zu angstigen, damit ICH so handeln und sundigen word. Dies hat ihnen dann einen Vorwand geliefert, im mir zu verliemden. 14. Gedenk, mein Gott, de Taten von Tobia und Sanballat, so I der Prophetin no Adger und der anderen Propheten, die versuchten, mich einzuschüchtern. 15. Die Mauer wird am 25. Tag des Monats Elul fertiggestellt, nach insgesamt 52 Tagen Bauzeit. 16. Als Al Ansir Feinde dies erfuhren, werden die umliegenden Volker von Furcht ergriffen und fühlten sich unbedutend. Sie erkannten, dass Diocese Work durch die Hilfe an Sears Gottes Volbracht Worden War. 17. In jenen Tagen torsten die Adligen Judas Zahlreich Brief mit Tobia aus 18. Dies lag darin, dass viel in Juda durch Eid mit im Verbunden waren, den Warder Schwiegersen von Skichanger, dem Sohn Aras, und sein Sohn Johannen hat die Tochter von Mesculum, dem Sohn Berechtes, geheiratet. 19. Sie sprachen vor mir Lobenduber Tobia und Trugen im gleichzeitig mein Wort zu. Zudem hat Tobia Brief gesandt, im mich einzuschüchtern.